जिंदाबाद। Der Anarchismus spielt in Indien keine große Rolle. Von einer Bewegung sprach keiner. Aber seine Ideen und seine Prinzipien hatten durchaus Einfluss auf die sozialen und nationalrevolutionären Kämpfe. So ist die von Gandhi organisierte Satyagraha-Bewegung stark anarchistisch geprägt, dessen Wurzeln sich im alten Denken der Hindus zurückführen lassen und die durchaus Konzeptionen einer staatenlosen Gesellschaft hatten. Andererseits war dies nur eine der Möglichkeiten oder Richtungen im Hinduismus, denn für die Hindus ist der Mensch von Natur aus schlecht und bedarf der Disziplin, durch das göttliche Recht der Könige zu herrschen. Diese doch für unser Verständnis stark divergierenden, ja sich ausschließenden Denkweisen findet sich auch später in vielen Äußerungen und Handlungen bei Gandhi selber. Ob Gandhi Anarchist war und wenn ja, welche? Darüber wird auch heute noch lebhaft diskutiert. Seine Konzeption des Satyagraha und die dementsprechenden Handlungen hatten jedenfalls einen starken Einfluss auf den Anarcho-Pazifismus. I had a dream, Mr. King, if you'll beg my pardon, I was trespassing the sacred garden. And the blossoms fell, and they dropped like candy, and I need you to cried. Gandhi, Gandhi. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who. Dressed in white Muslim, dressed in white Muslim, dancing in a ring. He was afraid of the dark, and the lamp burned, and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms that were burning his throat. He had eaten the flowers, fell burning. Flowers fell burning. Der Begriff Satyagraha wurde von mir in Südafrika geprägt, um die Kraft zum Ausdruck zu bringen, welche die Inder dort volle 8 Jahre lang gebraucht haben. Und er wurde geprägt, um ihn von der Bewegung zu unterscheiden, die damals in Großbritannien und Südafrika unter dem Namen passiver Widerstand aktiv war. Seine ursprüngliche Bedeutung ist Festhalten an der Wahrheit. Darum Kraft der Wahrheit. Ich habe ihn auch Kraft der Liebe oder Seelenkraft genannt. In der Anwendung von Satyagraha entdeckte ich im frühesten Stadium, dass Wahrheitssuche nicht zulässt, dem Opponenten Gewalt zuzufügen, sondern dass er mit Geduld und Sympathie von seinem Irrtum abgebracht werden muss. Denn was dem einen Wahrheit zu sein scheint, kann dem anderen Irrtum sein. Und Geduld bedeutet eigenes Leiden. So kam es, dass die Lehre Verteidigung der Wahrheit bedeutet, nicht indem dem Opponenten Leid zugefügt wird, sondern man selbst leidet. Satyagraha ist eine von Mahatma Gandhi entworfene Strategie, die im Kern darauf beruht, die Vernunft und das Gewissen des Gegners anzusprechen durch die eigene Gewaltlosigkeit, Ahimsa, und die Bereitschaft, Schmerz und Leiden auf sich zu nehmen. Hintergedanke ist, den Gegner umzudrehen, ihn als Verbündeten und Freund für die eigene Sache zu gewinnen. Ausgehend von der Hoffnung, Gewissen und Herz des Gegners durch verschiedene Methoden zu erreichen. So waren ziviler Ungehorsam und Nicht-Kooperation häufige Mittel bis hin zum Fasten und zum Hungerstreik. Martin Buber reagierte allerdings 1939 höchst irritiert, als Gandhi diese Methoden gegen die faschistischen Menschenfresser in Deutschland empfahl. Wissen Sie oder wissen Sie nicht, was ein Konzentrationslager ist und wie es darin zugeht? Welches die Machtern sind und die Methoden des langsamen und des schnellen Mordens? Man kann einsichtslosen Menschenseelen vielleicht langsam allmählich Einsicht beibringen, aber einer dämonischen Universalwalze kann so nicht begegnet werden. Es gibt Situationen, in der aus dem Satyagraha der Seelenstärke kein Satyagraha der Wahrheit werden kann. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Da der Satyagraha-Kämpfer sich eine Reihe von Gelübden wie Besitzlosigkeit, aber auch Keuschheit, wie Fasten und Ächten von Diebstahl, Gleichheit von Religion und regionalen Wirtschaften, Gewaltlosigkeit und Lohnarbeit gleichzeitig unterwirft, war diese Konzeption für das nationale indische Kapital gleichermaßen faszinierend wie für die Bauern und Arbeiter. Und so finanzierten Textilmagnaten und indische Industriellen oft Gandhis Kampagnen und seine Lebensweise. Es kostet uns ein Vermögen, Mahatma Gandhi ein Leben in Armut zu ermöglichen. Aber es schien sich zu lohnen. Predigte dieser ja die Einheit der indischen Klassen und freute die Reichen, die er gemäß der hinduistischen Theologie als Treuhänder der Armen ansah. Diese wollten zwar die Unabhängigkeit von den englischen Menschenfressern, schreckten aber vor einem revolutionären Prozess wie zur gleichen Zeit in Russland zurück. Gandhi war für sie so etwas wie die Antwort auf ihre Gebete. Gandhis Grundkonzept, das er aus der hinduistischen Religion bezog, entfremdete den muslimischen Teil der Bevölkerung. Seine allenfalls reformerischen Änderungen des Kastensystems, die Millionen sogenannter Unberührbarer, die ihn lange als Mahatma, als große Seele verehrten. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Wenn er auch libertäre Denker gelesen hatte, so schien er doch wenig mit der Umsetzung ihrer Ideen gemeint zu haben. Wollten diese das Ende einer Klassengesellschaft, so blieb Gandhi in Wahrheit bei der Versöhnung zwischen den Klassen. Die späteren Staats- und Parlamentarismuskritiken sind so allenfalls als Worte eines philosophierenden Individualanarchisten zu sehen. War er doch ab 1920 eine der führenden Gestalten beim indischen Nationalkongress, die sich vor allem aus Mitgliedern der indischen nationalen Bourgeoisie zusammensetzte, also die, wie schon gesagt, große Sorge vor sozialrevolutionären Bewegungen in ihrem Land hatten. Und seine Gesellschaft der starken Dörfer, die jeweils politisch autonom und wirtschaftlich selbst organisiert sein sollen, das Spinnrad dient ihm dabei als das Symbol dieser Lebensweise, ist bei viel Wohlwollen allenfalls im Bereich des Anarcho-Primitivismus anzusiedeln. Inqilab Zindabad. Magazin bei 12, als er am 13. April 1919 Zeuge des Massakers in Amritsar wurde. Visions! Load! Fire! Das Massaker von Amritsar wurde am 13. April 1919 in der nordindischen Stadt Amritsar von britischen Soldaten und Gurkhas, nepalesische Soldaten in britischen Diensten, an Sikhs, Muslimen und Hindus verübt, die friedlich und unbewaffnet für die Unabhängigkeit Indiens protestierten. Offiziell wurden 380 Frauen, Männer und Kinder wie auf einem Schießstand abgeknallt. Über 1000 Verletzte lagen stundenlang im Park. Der verantwortliche Offizier wurde gebeten, in Pension zu gehen. In England wurde er heldenhaft mit Edelsteinkreuzen und fetter Abschussprämie gefeiert. Die Trauer und die Wut ließ viele die Prinzipien des Satyagraha vergessen. Es kam die Kampagne der Nicht-Kooperation, konnte den Widerstand wieder bündeln. Anfangs tief verstört, schloss sich der kleine Bhagat schon ein Jahr später eben dieser Kampagne des zivilen Ungehorsams an, der verweigerten Kooperation mit den englischen Besatzern. Er verbrannte öffentlich englische Kleider und schrie bei jeder Gelegenheit Slogans wie Non-Cooperation Zindabal. Es lebe der zivile Ungehorsam. Als jedoch bei einem Aufstand im nordindischen Dorf Shauri Shaura eine Polizeiwache samt Insassen in Brand gesetzt wurde, rief Gandhi wütend die Kampagne zurück. Für den kleinen Bhagat Singh brach eine Welt zusammen. Sein Babu, sein Vater der Nation, der sich mit den englischen Menschenfressern traf und an deren Herz appellierte, warum zeigte er kein Herz für die eigenen Leute? Die endgültige Absicht des Anarchismus ist völlige Unabhängigkeit, gemäß der keiner mit Gott oder der Religion gequält wird. Noch irgendjemand, der nach Geld oder anderen materiellen Wünschen verrückt sein wird. Es wird keine Ketten mehr geben oder durch den Staat kontrolliert werden. Das bedeutet, dass alles beseitigt werden muss. Die Kirche, Gott und die Religion, der Staat und das Privateigentum. Als Bhagat Singh 1928 diese Worte schrieb, hatte er schon einige Jahre als Revolutionär innerhalb der indischen Unabhängigkeit hinter sich. Als Sekretär der Republikanischen Hinduistischen Vereinigung, einer der ersten sozialistischen Organisationen in Indien, war er an einigen militanten Aktionen gegen die Briten entweder beteiligt oder zumindest bei den Vorbereitungen dabei. So zum Beispiel bei einem spektakulären Zugraub in der Nähe der Stadt Kakori, wo eine beachtliche Geldsumme der britischen Regierung erbeutet wurde. Das Geld wurde zum einen für die Propagandatätigkeiten verwendet, aber auch für Waffen. Bhagat Singh und seine Gruppe brauchten diese, um Teile der Bevölkerung zu bewaffnen und eine Miliz gegen die Übergriffe der britischen Besatzer zu organisieren. Von Mai bis September 28 veröffentlichte er in der Zeitschrift Kirti Artikel zum und über den Anarchismus, wo er mehrmals die traditionelle indische Idee der universellen Brüderlichkeit proklamierte und die Grundsätze der Herrschaftslosigkeit und der Selbstorganisation erklärte. Doch für ihn war dies nur in einer sozialen Revolution durch alle Ausgebeuteten zu erreichen. Hey, ਪਸਤਮ ਭੂਤਾਣੇ ਇਸ ਦਰ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਾ ਬੀਜੋ ਖੋਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਯੁਕਤ ਪੈਣ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਾਣੇ heißt Revolution, dass sich alle Ungerechtigkeiten von Grund auf ändern müssen. Obwohl die Arbeiter als Produzenten notwendige Teile der Gesellschaft sind, werden sie von ihren Ausbeutern geplündert und ihre Grundrechte beraubt. Der Bauer, der Mais anpflanzt, verhungert. Der Weber, dessen Textilien für den Welthandel rausgehen, hat keinen Stoff, um die Körper seiner Familie zu überdecken. Maurer, Schmiede und Zimmerleute bauen die schönsten Paläste, aber leben selber in Slums. Eine radikale Veränderung ist notwendig und es ist die Pflicht eines jeden Revolutionärs, eine Gesellschaft auf sozialistischer Basis zu organisieren. Auch wenn er im Laufe der Jahre Schriften von Trotzki und Lenin las und oft daraus zitierte, blieb der libertäre Einfluss vorherrschend. Auch für ihn, wie für Gandhi, galt das Prinzip des Swaraj, das der Selbstorganisation und der politischen Dezentralisation. Im indischen Parlament saßen zu diesem Zeitpunkt nur Briten, obwohl vertraglich anders festgelegt. Bei einem britischen Protestmarsch gegen dieses Verfahren wurde Bhagat Singhs Mentor Lala Lajpat Rai von einem englischen Offizier mit einem Bambusstock totgeschlagen. Bhagat, wieder mal ohnmächtiger Augenzeuge, entschloss sich daraufhin zu einem Attentat auf diesen Offizier namens Scott. Durch ein Versehen wurde jedoch ein anderer britischer Soldat getötet. Bhagat und zwei seiner Mitstreiter flohen nach Lahore. Im heutigen Pakistan, in der Provinz Punjab. Die britischen Behörden nutzten die Gelegenheit, um jede antibritische Kundgebung oder gar Äußerung brutal zu verfolgen. Bhagat Singh und seine Gruppe kehrten daraufhin nach Indien zurück. Um die Besatzer auf sich aufmerksam zu machen, entschlossen sie sich, kleine Bomben, mehr Feuerwerkskörper, in eine Parlamentssitzung zu werfen, die weder töteten noch verletzten. Am 8. April 1929 wurden sie noch im Parlament bei den Rufen Indalab Zindabar, lang lebe die Revolution, festgenommen, von ehemaligen Genossen als die Mörder des britischen Soldaten denunziert und zum Tode verurteilt. They deliberately threw the bombs at the empty benches. But you said they also had a gun. Handed it over to the police sergeant when they surrendered. Handed it over? Lunatics, obviously. The word would be dangerous, sir. Legendär und in vielen Filmen und Liedern immer wieder hervorgehoben, war der 64-tägige Hungerstreik der Verhafteten, die dadurch für eine Veränderung der Haftbedingungen eintraten. In dieser Zeit wuchs die Anhängerschaft von Bhagat Singh. Es kam zu Protestkundgebungen und kleinen Aufständen. Selbst Gandhi war beeindruckt von der, wie er sagte, Leidensfähigkeit dieses jungen Patrioten und versuchte bei den Engländern eine Umwandlung der Todesstrafe zu erreichen. Vergebens. Am 23. März 1931 wurde Bhagat Singh zusammen mit zwei seiner Freunde gehängt. It's time. Am 15. August 1947 ist Indien unabhängig. Im Westen wird dies als Erfolg der Strategie Gandhis gesehen. Aber auch die wirtschaftliche Schwächung Englands durch den Zweiten Weltkrieg und ein in den 30er Jahren begonnener, langsamer Rückzug der Kolonialverwaltung trugen dazu bei. Sie hinterließen bürgerkriegsähnliche Kämpfe zwischen Hindus, Sikhs und Muslimen, Massenfluchten in den neu geschaffenen Staat Pakistan, Überfälle auf Dörfer und Gemetzel im nun geteilten Punjab. Die Konzeption des Satyagraha schien vergessen. die universelle Brüderschaft im Blut erstickt. Da organisierte 1951 Vinoba Bhave mit der Buddha-Bewegung die Bewegung der gewaltlosen Landschenkung.